Ja, hallo erstmal. Schön, dass ihr immer noch da seid und noch die Energie habt, euch jetzt noch hier mit uns zusammen hinzusetzen und zu diskutieren mit den Praktikerinnen, die heute die Workshops gemacht haben. Es sind leider nicht alle jetzt mehr da, aber wir machen das Beste draus. Und ich würde euch einfach bitten, euch nochmal kurz vorzustellen. Wer jetzt nicht in den Workshops war, kennt euch vielleicht noch nicht. Einfach der Reihe nach kurz nochmal ein, zwei Sätze zu euch zu sagen und zu dem, was ihr macht. Ja, ich bin Silvia Siegel, Gestalttherapeutin, Supervisorin, Dozentin und ich habe was zu dem Thema gemacht, was mache ich als kritisch-psychologische Gestalttherapeutin anders als andere Gestalttherapeuten, und es geht hauptsächlich darum, dass um die Haltung, und die war nach dem, was ich an Rückmeldungen bekommen habe, manchmal mehr oder weniger sichtbar, das kritisch-psychologische, also es war zu erkennen als Theorie und die Umsetzung in der Praxis. Naja, wie das Leben so ist. War sie immer so sichtbar oder nicht? Das war einfach unser Thema. Ja, Jochen Kalpein. Ich bin auch Diplompsychologe, habe hier studiert. Was mache ich gerade? Ich bin freiberuflich tätig und arbeite im Bereich Krisenintervention, Clearings, Familientherapie auf, würde ich behaupten, subjektwissenschaftlicher Basis. Und ich habe ein Kind. Ist 8 Jahre alt, super Typ. Ja, ich habe auch zwei Kinder, Söhne, aber ich bin auch kein Praktiker, ich weiß gar nicht, warum ich hier sitzen muss. Ich habe heute Morgen dummerweise einen Vortrag gehalten, wahrscheinlich liegt es daran, über Psychotherapie, ansonsten bin ich ehrlich? Okay, soll ich jetzt nochmal von vorne anfangen? Zwei Söhne. Ich habe zwei Söhne. und bin kein Praktiker, genau. Deswegen weiß ich nicht, warum ich hier sitze. Wahrscheinlich, weil ich heute Morgen einen Vortrag über Psychotherapie im Kapitalismus sogar noch gehalten habe. Bin ich verständlich? Nein. Oh ja, jetzt weiß ich. Mann, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. was bin ich denn eigentlich? Ich bin also Diplompsychologe und habe dann promoviert an der Freien Universität Berlin, befasse mich aber eigentlich mit Zusammenhängen von Wissenschafts- und Gesellschaftsgeschichte und dem historischen Werdegang unseres Gemeinwesens, also das heißt der Rolle von Staat, Gesellschaft und Individuum. So, das reicht jetzt aber. Wie viele Kinder hast du? Keine Kinder. Christoph mein Name und ich arbeite im Projekt Selbstverständigung über Drogengebrauch, und wir hatten ja heute auch einen Workshop, wo wir eigentlich das Verhältnis von Helfenden und Hilfesuchenden diskutieren wollten in unserem Projekt, was dann aber mehr in eine allgemeine Diskussion über Suchtkonzepte und so weiter gemündet ist. Ja, dann erstmal vielen Dank für die kurze Vorstellung nochmal. Nur zur Information, also das hier sollte eigentlich eine sehr interaktive Veranstaltung sein. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr die Sachen, die euch in den Workshops klar geworden sind, Sachen, die ihr nochmal vertiefen wollt, oder einfach Ideen, die euch aufgekommen sind, Perspektiven, wie man Praxis kritisch-psychologisch machen kann, zum Beispiel, was du gerade schon angesprochen hast, Silvia, mit der Haltung, das ist sicherlich ein interessanter Punkt. Und es gibt bestimmt auch viele andere. Also ich würde mich freuen, wenn es von euch auch viel kommen würde, weil es soll nicht so ein Start. Das sollte nicht so ein steifes Podium hier werden. Also ihr könnt gerne, wenn ihr irgendwelche Licht, wenn ihr irgendwelche Blitze hattet, irgendwas, was euch heute klar geworden ist, oder irgendwelche Projektideen habt, vielleicht zum Beispiel durch das, was Christoph euch erzählt hat, und könnt ihr gerne irgendwie das hier erzählen. Ja, was mir im Laufe des Tages einfach fehlte, war nochmal so die Betrachtung, wie anstrengend es auch sein kann, als kritischer Psychologe irgendwie tätig zu sein. Das heißt also sozusagen die Fragestellung, ich habe das im Hinterkopf, ich versuche das umzusetzen in der Praxis und brauche aber eigentlich ein Umfeld, das es mir auch ansatzweise ermöglicht, oder stehe in ständiger Auseinandersetzung mit anderen. Das klang mir kann ja auch sein, dass es bei anderen wirklich lockerer ist, aber zum Beispiel das Arbeiten in Verbänden oder was heute so aufgezeigt wurde, der Kampf um Gelder und was weiß ich, alleine wenn man da eine andere Position einnimmt, wenn man hinterfragt und so, in dem Moment kann das, finde ich jedenfalls, sehr, sehr anstrengend werden. Und da ist so die Frage, wie könnte man das erleichtern? Das eine ist natürlich, sich zusammenzuschließen, aber es ist dann auch häufig eine Zeitfrage. Wie schafft man das eigentlich noch neben dem Job? Und wo finde ich meinen Austausch? Also das finde ich noch einen wichtigen, spannenden Aspekt. Kann ich dich gerade zurückfragen, bist du auch Praktiker? Oder ja, ich bin Praktiker, ich mache psychologische Beratung in der niedrigschwelligen Beratungsstelle. Will da jemand direkt was zu sagen von euch? Sonst würde ich einfach den nächsten Redebeitrag dran nehmen. Genau. Ja, also weil genau das, oder ich weiß nicht, ob es mir heute klar geworden ist, aber ich glaube, das ist auch zentral, dass es eben die Arbeitsbedingungen der jeweiligen Praktika beachtet werden müssen. Und dass es da einfach notwendig ist, sich zu organisieren, sei es jetzt gewerkschaftlich, sei es jetzt im Verband. Und dass es, glaube ich, schwierig ist, so als einzelner Pädagoge oder Psychologe in einem Team das so durchzumogeln, so irgendwie. Und das ist tatsächlich, und das widerspricht dann wiederum denjenigen, also dem, dass ich aber trotzdem erlebe, dass halt viele das nicht wollen irgendwie, weil sie das wiederum als Einschränkung erfahren. Und ja, da halt diese Ambivalenz einerseits, wo ich denke, man muss sich irgendwie organisieren, und andererseits so, ja, nee, ich will mich doch nicht irgendwie organisieren. Ich hätte nur die Frage, wie ihr so vorstellt, euch eine Psychotherapeutenausbildung zum kritischen Psychologe, wie sie aussehen sollte. Wenn das halt die Richtung sein soll, dann ist das die Frage. Wie die Ausbildung zum psychotherapeutischer, kritischer Psychologe aussehen sollte? Oder ist es ein Widerspruch in sich? Das war ja mein Thema, was mache ich als kritisch-psychologische Gestalttherapeutin anders als andere Gestalttherapeuten? Man muss ja in der Therapie eine, also therapeutische Ausbildung, also eine, was über die psychische Landkarte was sagt, haben. Und dann die kritische Psychologie dazu nehmen. Meine Vorstellung ist, dass die Psychotherapierichtungen, so wie sie sind, sich dem mehr öffnen. Also das, was den Kontext, was gesellschaftliche Bedingungen ausmacht. Also dieses Wissen mit reinnehmen, das war auch die Frage, also wie sehr sieht man mir an, dass ich kritisch-psychologische Gestalttherapeutin bin? Und das ist eine Haltung. Und einigen, glaube ich, in meinem Seminar ist das sehr deutlich geworden. Und ich habe auch gesagt, ich fand die Frage auch ganz spannend, die ein Teilnehmer gestellt hat. Dem ist es nicht so deutlich geworden. Ich sage, es ist das Hintergrundwissen, ich biete das an. Und ich denke, wie es in der Ausbildung drin sein müsste, es müsste ein Bewusstsein dafür da sein, dass es das ist. Es ist aber nicht so sehr, dass es sich in den einzelnen Techniken widerspiegelt. Natürlich werde ich in den Techniken das machen, was eine Schultherapieform macht. Aber dass der Blick nicht darauf stecken bleibt. Es gibt eine Beratungsform, ist die Supervision, die hat das in sich per se. Die guckt nicht nur auf den Einzelnen, sondern die guckt auf den Einzelnen, auf das Klient, also den Arbeitenden, auf das Klientel, auf die Institution, auf das Umfeld und so weiter. Also die haben nicht das rein kritische psychologische Konzept drunter, aber manche, da sind auch kritische Psychologen drunter. Und da geht es immer, diesen Blick schweifen zu lassen. Und das wäre für mich also eine ganz notwendige Erweiterung, den Blick immer das ist ein gesellschaftlich konstituiertes Subjekt, also von dem Einzelnen zu seinen Bedingungen hin und her schweifen lassen, eine Gewahrsamkeit dafür, also Gestalttherapeuten sage ich Gewahrsamkeit, dafür zu bekommen, Analytiker wird es anders benennen. Also es wäre ein Baustein, der notwendigerweise dazugehört. Eine rein kritisch-psychologische Therapie, also gibt es bisher nicht. Und ich denke, die macht allein nicht Sinn, es geht um intrapsychische Vorgänge und das kriegen wir mit dem Ding nicht ganz alleine gebacken. Also da muss man anderes Wissen haben. Aber wenn du das so sagst, gäbe es da was, was dir fehlen würde von der kritischen Psychologie? Gäbe es vielleicht eine Praxistheorie, die man erarbeiten könnte, die das auffangen würde? Oder würdest du sagen, dass es eher wirklich eine Haltung ist, die jeder für sich hat, über die man sich mit Sicherheit auch verständigen kann, aber die man nicht verallgemeinern kann? Danke. Was ich finde, was in der kritischen Psychologie noch fehlt, ist eine Auseinandersetzung darüber, wie ich diese Gedanken auch in diese also in die Lebenswelt und das Therapeutische mit reinkriege. Also da finde ich, es fehlt mir unheimlich viel. Ich habe mir auch überlegt, verallgemeinern und restriktive Handlungsfähigkeit, was sind denn Kriterien, an denen ich irgendwie ablesen kann, ob das, was ich mit dem Klienten mache, mir in die eine oder in die andere Richtung geht. Also es fehlt für mich noch viel, also es muss noch diskutiert werden und es muss noch erarbeitet werden, das ist für mich noch ein riesengroßes Loch. Also ich sehe ein unheimliches Potenzial, aber ich sehe noch nicht, dass dieses Potenzial ausgeschöpft ist. Also dass das noch, das wäre ein ganz notwendiger Schritt, den kritisch-psychologisch Denkende tun sollten. Darf ich? Ich möchte nicht darauf Bezug nehmen, wie eine kritisch-psychologische Therapieausbildung aussehen sollte, könnte, sondern möchte anregen, dass wenn man eine Therapieausbildung anstrebt, man möglicherweise Bedingungen schafft, so dass man die dortige ideologische Abrichtung auch überlebt. Sprich, dass das, was man dort lernt, nicht ein kritisches Wissen über Zusammenhänge zwischen Intersubjektivität, Subjektivität und gesellschaftlichen Prozessen verdrängt, hinausdrängt. Das heißt, diese Ausbildungsformen sind ja nicht nur ideologische Abrichtungen, es war jetzt ein bisschen spitz formuliert, es sind ja auch Wissensbestände, die man sich aneignet. Die könnte man ja vielleicht besser reflektieren, möglicherweise reinterpretieren, wenn man das nicht ganz alleine machen muss. Eine kritisch-psychologische Ausbildung wird es nicht geben. Meines Erachtens. Vielleicht liege ich damit falsch. Ich finde es auch nicht erstrebenswert. Ich wollte zu Frau Siegel sagen, ich wollte Ihnen widersprechen. Und zwar eine Supervisionsausbildung, die ja verschiedene Richtungen haben kann. Oder auch die TZI mit ihrem Globe. Oder auch die systemische Therapie, die berücksichtigen ja nicht die gesellschaftlichen Bedingungen. Und das macht die kritische Psychologie und das unterscheidet sie von anderen Richtungen. Ich gebe da recht, also von der Theorie her tut sie das nicht. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Praxisporträt von Markert und Holzkamp anguckt, die Fragen, die da angesprochen sind, sind die Fragen, die ich als Supervisorin stelle. Das heißt, es gibt Konzepte, und das meine ich auch in der Supervision, die dem sehr nahe sind. Sie schließen sie nicht explizit aus, sie benennen sie auch nicht explizit, sie sind integrierbar. Also ich muss noch einen Schritt weiter denken. Aber es ist in Bezug auf den Blick vom Einzelnen zu dem, ich nehme jetzt mal das Wort Kontext, ist vollkommen falsch, weil es so aus Holzkamp im Sinne vollkommen daneben geht. Aber diesen ganzen Kontext mit betrachten. Also ich brauche dafür kritisch-psychologisches Wissen, aber es geht in die Richtung, es ist eine Annäherung. Aber im Grunde genommen gebe ich dir recht, sie explizit tun sie es nicht und benennen sie es nicht. Und die Kritik muss auch bestehen bleiben, das müsste mit rein. Und das ist wichtig, auf der Ebene immer sauber zu bleiben. Das heißt, immer wieder mit einem ganz klaren kritisch-psychologischen Blick, da wo noch was fehlt, es zu benennen. Und das genau fehlt noch, ja. Also ich will da auch noch was zu sagen, weil ich den Punkt nicht ganz verstehe, warum wir keine kritisch-psychologische Ausbildung haben sollten. Und irgendwie, also das Konzept muss ja sein, klar, also es ist ja logisch, dass wir mit dem, was wir bisher subjektwissenschaftlich entwickelt haben, noch keinen gesamten Therapieprozess gestalten können irgendwie, sozusagen. Also so, wir sind im Post ordentlich auf die Fresse geflogen, als das erste Mal jemand mit einer akuten Krise ankam und wir da erstmal mit so einem Instrumentarium ran sind. Und da natürlich dann in nachhaltiges und längeres Reflektieren drüber kommen mussten, wie wir denn mit solchen Krisen umgehen. Und man da natürlich die verschiedensten Ansätze bemühen kann, die dazu eben Aspekte liefern, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Aber das sind natürlich immer Sachen, die man ja, wenn man nicht irgendwie eklektizistisch werden will, eben integrieren muss. Das heißt, was du ja sagst irgendwie, wenn man sich bestimmte positive Aspekte von bestimmten Therapieformen versucht anzueignen. Da muss man natürlich immer kritisch gegenüber den ganzen ideologischen Implikationen sein und den verschiedensten Setzungen, die da drin sind, die der kritischen Psychologie widersprechen würden. Und das ist ja das, was wir in der Praxis machen irgendwie. Wenn wir den Anspruch haben, irgendwie mit einer kritisch-psychologischen Grundlage die Therapie zu strukturieren, dann machen wir nichts anderes, als eben an bestimmten Problemen, die irgendwie neu sind, die bisher noch nicht beantwortet sind, uns abzuarbeiten und das zu versuchen zu integrieren, die Lösung in unser Konzept. Ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig, dass man daraus eine Art Ausbildung macht. Die muss ja jetzt nicht formal sein, irgendwie Kassenanerkennung wird es dafür natürlich nicht geben. Aber Ausbildung in dem Sinne, dass die Erfahrungen, die wir machen und die wir aus solchen Erfahrungen entwickeln, dass wir die natürlich irgendwie kommunizieren sollten. Und da eben dann muss man gucken, wenn man irgendwie als kritisch-psychologischer Freelancer irgendwie alleine durch die Gegend geht und keine Organisation findet, in die man hinein will, wenn man es als Beschränkung seiner Freiheit empfindet oder so, da muss man halt einerseits gucken, sind das Organisationen, wo ich eben nicht rein möchte und die Organisation untersuchen, warum ich da nicht rein will, was da irgendwie eben ein Verband oder was auch immer, die Assoziation oder was man sich da alles denken kann. Also irgendwie natürlich die Seite der Organisation untersuchen, auf der anderen Seite auch gucken, was ist das eigentlich für ein Standpunkt, der es als eine Beschneidung seiner Freiheit empfindet, wenn er konfrontiert wird irgendwie. Und in einen Austausch gerät irgendwie. Und von daher würde ich plädieren, eben tatsächlich solche Strukturen stärker aufzubauen und würde das auch als eine Art Ausbildung begreifen, eben, dass wir nicht alle die Erfahrungen selber machen müssen, sondern das kommunizieren und daraus eben vielleicht immer mehr eine kritisch-psychologische Konzeption für Therapie, gut, weiß ich nicht, aber mindestens Beratung entwickeln können. Dazu kann ich noch mal eben kurz sagen, dass wir uns von der AG Berufspraxis natürlich sehr freuen, wenn hier einige Leute Lust haben, mal zu unseren Treffen zu kommen und sich uns anzuschließen und mit uns. Wir haben jetzt nach der Ferienuni-Zeit auch wieder sehr viel mehr Zeit wahrscheinlich, um wirklich in eine Art von Supervision zu gehen und verschiedene Sachen zu besprechen, die Widersprüche, an die wir stoßen, unserer Berufspraxis einfach zu diskutieren. Also ich denke, da ist auch nochmal viel Potenzial. Wer da Interesse dran hat, kann ja einfach nochmal an uns herantreten. Aber gibt es noch weitere Punkte von euch, die euch wichtig waren oder wichtig wären noch zu sagen, die ihr heute, ja da oben? Ja. Darf ich in der Zwischenzeit auf Christoph Zirkel antworten? Ja? Die Frage, wie man das eigentlich hinkriegt, neben den Arbeitsbedingungen, noch irgendwas zu machen und sich engagieren, ist, glaube ich, nicht anders zu beantworten als eben neben den Arbeitsbedingungen und der Arbeitszeit. Wie soll es anders gehen? Man muss irgendwie leider, so dumm es ist, gucken, wie man das in die Lebensführung integrieren kann als möglicherweise festen Termin, von dem man was hat. Also wenn wir uns in der Berufs-AG treffen, dann blocke ich mir diese Zeit am Abend und gehe dann dorthin. Und ich habe was davon. Eins noch, vielleicht reicht das, ich habe keine Lösung dafür, ich kenne das auch. Wenn man das nicht macht, fängt man möglicherweise an zu verblöden, kommt mit den Begriffen nicht mehr klar, fängt dann doch an, das so umzudeuten, dass es eben unbrauchbar wird. Das ist der Scheiß, in dem man dann steckt. Ohne eine Art von Verbündung und Bündnispartnerinnen und Partner wird das nicht gehen, die muss man sich bilden. Ich bin fest der Meinung, dass es ein Riesenfehler war, die TPK einschlafen zu lassen, also die Theorie-Praxis-Konferenz, Projekte wie das PAP nicht weiter zu bedienen, also das Projekt Analyse Psychologische Praxis, was hier von Moritz Markert, Renke Fahl und Gisela Ullmann mit Praktikern und Praktikerinnen zusammen unternommen wurde. Eine solche Form von Kooperation ist dringend notwendig, weil es auch in Zukunft keine kritisch-psychologische Therapieausbildung geben wird. Aber ich glaube, dass es genügend viele kritische Psychologinnen gibt, die praktisch tätig sind und diesen Konzepten und Begriffen was abgewinnen können und damit in der Praxis Erfahrungen machen. Wenn diese Praxiserfahrungen nicht theoretisiert und expliziert werden können, geht dieses Wissen, Zusammenhangs- und Widerspruchswissen verloren. Wenn wir es also nicht schaffen, solche TPKs oder Praxiszusammenhänge zur Reflexion wieder zu bilden, treten wir da auf der Stelle. Das ist eine schöne Stagnationsfigur. Ja, meine Frage zielt eigentlich eher dahin, ich sehe so ein bisschen einen Widerspruch darin, dass man gesellschaftskritisch versucht, als Psychologie zu arbeiten halt und dann aber versucht, auf individueller Ebene sozusagen den Einzelfall zu therapieren, obwohl man ja gar keine Einwirkung sozusagen auf einer gesellschaftlichen Ebene hat. Also man kriegt ja was, eine Verwertungslogik, ein Leistungsethos oder sowas, kriegt man ja dadurch nicht ausgemerzt, wo jetzt vielleicht auch viele Probleme herkommen sozusagen. Und wie weit es dann überhaupt sinnvoll ist, halt auf therapeutischer Ebene und nicht halt viel mehr auf politischer Ebene zu arbeiten, als kritischer Psychologe. Das passt jetzt nicht zu dem, so richtig zu dem vorigen Beitrag. Was mir aufgefallen ist in den verschiedenen Diskussionen, die wir in den Workshops hatten und die wir auch heute Morgen hatten, was ja immer wieder auftauchte, wo jetzt auch Silvia Siegel gefragt worden ist, Ariane Brenzell gefragt worden ist, was ist, und wir haben auch darauf ein bisschen insistiert, was ist sozusagen das eigentlich kritisch-psychologische an deiner Arbeit, wo ist sozusagen die Verbindung, was unterscheidet dich sozusagen von den anderen, in Anführungsstrichen, nicht kritisch-psychologischen Leuten deiner Tätigkeit, deines Fachs. Und das ist ein gewisses Dilemma, weil diese Frage speist sich natürlich aus der Idee, sozusagen was Originäres einbringen zu können und sich gegen gewisse Vereinnahmungen, die von allen Seiten auf einen hereinstürzen, auch abzugrenzen. Und gleichzeitig steckt da natürlich selber wieder eine ideologische Falle drin, weil es im Wissenschaftsbetrieb, in dem die kritische Psychologie groß geworden ist, natürlich zu den Gepflogenheiten gehört, sozusagen das eigene Firmenschild zu polieren, also die Originalität des eigenen Ansatzes zu betonen, sich abzugrenzen gegen alle Konkurrenten, die alle etwas falsch machen. So läuft der Wissenschaftsbetrieb, und das ist natürlich ein Prinzip, was in der Praxis genauso gilt. Und sozusagen alle, das, und ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch wenn es um die Frage geht, kann oder sollte es eine Therapieausbildung oder Beratungskonzepte und so weiter geben, dass alle sozusagen Originalitätsforderungen immer mit diesem Dilemma behaftet sind. Natürlich muss man sozusagen mal eine Fahne aufpflanzen und darf nicht sich mit jedem sozusagen zusammentun, und gleichzeitig hat es natürlich auch immer einen Aspekt von der Konkurrenz, in der man sowohl an der Uni als auch im Praxisfeld involviert ist. Ich würde was eben noch zu der Frage sagen. Also ich bin gut als Therapeutin. Ich denke, als Politikerin bin ich nicht gut. Und warum sollte ich denn als Therapeutin auf die kritische Psychologie verzichten? Von der Wirkungsweise ist sicherlich, wenn ich auf einer politischen oder gewerkschaftlichen Ebene unterwegs bin, ich eine größere Auswirkung habe. Aber für mich persönlich ist es nach wie vor wichtig, dass, also, und wenn es ein paar andere Therapeuten wie mich gibt, dann passiert auf einer anderen Ebene was. Also ich denke, das ist dieses Verändern. Verändern ist nicht nur an einer Sache und nicht nur in der Menge drin, sondern es geht auch um die verschiedenen Einzelveränderungen. Und das Gesamtbild macht was, aber klar, schneller ist es in der Politik. Gibt es noch weitere Beiträge oder Ideen? Ja, möchtest du noch mal darauf antworten? Gern. Ja, in gewisser Weise würde ich gerne auf das, was Silvia sagte, Bezug nehmen, aber ich glaube, du auch, ne? Ja. Ja, dann mach mal. Ja, die Frage ist halt, ob das nicht irgendwie, also ob so eine systemimmanente Veränderung halt wirklich was bewirken kann oder ob das nicht genauso auch verstärkende Faktoren sein können, indem man ja die Leute halt therapiert sozusagen und wieder genauso fit macht, wieder in einem Kapitalismus gut funktionieren zu können halt. Einen Moment, das ist die Frage nach dem Reparaturauftrag der Therapie. Ja, genau. Der ist als Risiko dauernd da. Also es kann immer sein, dass das passiert. Auf der anderen Seite, wenn ich mit den Leuten eine Klarheit, also die Leute, also sie darin unterstützen, eine Klarheit gewinnen, wie sie mit den Bedingungen, die sie vorfinden, die sie irgendwie bedeuten, umgehen wollen, also wenn sie sich dazu verhalten, dann ist meiner Ansicht nach das Risiko des Reparaturauftrages minimiert. Ich kann ihn letztlich auf einer strukturellen Ebene nie ganz ausschalten. Aber ich kann versuchen, dieses Risiko zu minimieren. Also wenn in die Richtung das hinging, dann dieses Verhalten zu. Also da muss es offensichtlich werden. Also die Leute müssen die Bedingungen, in denen sie sind, wahrnehmen können und sich mit denen auseinandersetzen und nicht nur einfach reingehen und wieder funktionieren. Also nicht reparieren. Genau. Ich glaube, an dem Punkt stimmen wir überein, nicht reparieren. Ich glaube, dass die Trennung zwischen Politik und Psychotherapie so nicht hinhaut. Weil ich würde bezweifeln, dass man in der Politik schneller zurande kommt, das ist das eine. Und ich würde auch bezweifeln, dass psychotherapeutische Praxis keine politischen Implikationen hat. Die hat sie, glaube ich, sehr wohl. Die Frage ist, wie man ausweisen kann, dass man eine psychologische oder beraterische Praxis mit emanzipatorischem Impetus machen kann, ohne dass morgen die Revolution stattfindet. Soll heißen, ich habe das schon mal gesagt, gerne nochmal, wir können zwar nicht morgen den Kapitalismus abschaffen, so Holzkamp, aber das heißt ja nicht, dass wir unsere Lebensbedingungen nicht ändern können. Die Frage ist, ob die Psychotherapie oder therapeutische Leistungen so oder so aussehen können. Ob ich Vermittlungszusammenhänge aufmache, Dinge jenseits von Personalisierung erschließe, die erstmal am Anfangspunkt stehen, und emanzipatorische Prozesse mit kleinen Utopien in Echtzeit mit Betroffenen von deren Standpunkt aus durchsetzen kann. Das hat massive politische Implikationen, auch in der Verallgemeinerung, finde ich. Das andere, was du angesprochen hast in dem Beispiel, und Michael Sonntag hat darüber heute Morgen ja ausführlich referiert, dass Psychotherapie aus gesellschaftlicher Gewordenheit heraus Normalisierungs-, Normierungs- und andere Funktionen eben anhaften, die eben dann auch anpassen in ein System, das ich mit diesen Leistungen nicht überwinden kann. Das reproduziere ich mit. Ich glaube, das beschreibt mit, was du gerade sagtest, das grundsätzliche Problem, dass Psychologinnen und Psychologen psychisches Leiden kurieren sollen, und zwar unmittelbar, ohne die Bedingungen verändern zu können, die es hervorrufen. Die Alternative kann dann aber nicht sein, keine Psychotherapie zu machen, so paradox das klingt. Weil vom Standpunkt eines leidenden Subjekts kann ich nicht sagen, du, Psychotherapie ist aber scheiße. Das kann nicht die Alternative sein. Also müssen wir gucken, mit welchen Konzepten wir dann therapeutisch Leiden analysieren und überwindbar machen können für Betroffene, von Betroffenen, um diese Dinge möglicherweise dann zu verallgemeinern und ja, hier dann diskutieren zu können in 18 Jahren. Meine Frage zielt in eine ähnliche Richtung wie die davor. Was ich mich frage, ist, inwieweit die gesellschaftlichen Zusammenhänge, unter denen man leidet, sich bewusst zu machen, tatsächlich hilft, dieses Leiden zu mindern. Also gerade wenn man nicht in der Lage ist, sie zu überwinden, sondern in ihnen verhaftet bleibt und sich dann nur bewusst ist, dass die Lösungen, die man selbst findet, verkürzt sind und einem nicht wirklich weiterhelfen. Inwieweit macht das handlungsfähig, inwieweit hilft das und wie können konkret so kleine private Utopien aussehen? Ich glaube nicht, dass man sich die gesellschaftlichen Verhältnisse als solche bewusst machen kann. Und wenn man das kann, nützt es nichts, eine Depression loszuwerden, würde ich mal behaupten. Man steht der Gesellschaft nicht als Ganzer gegenüber, sondern von seinem Standpunkt, Standort aus, Lage, Position, immer nur in bestimmten Ausschnitten. Und wie diese Ausschnitte und die Möglichkeiten und Behinderungen aussehen darin, was meine Interessen und Handlungen und Perspektiven angeht, das zu vermitteln, das ist ja ein gut Stück Arbeit in der Therapie. Also bewusst machen kann ich mir konkrete Zwänge und Abhängigkeiten, in denen ich stehe, und kann versuchen, gemeinsam mit anderen oder allein oder mit einer Therapeutin, Therapeuten, dafür Überwindungsmöglichkeiten zu finden. Das wäre eine ganz konkrete Utopie. Sich aus Abhängigkeitsverhältnissen so weit zu befreien, dass man weniger abhängig ist. Sich Perspektiven nicht komplett zu versagen, sondern zu gucken, welche Verhältnisse, Bedingungen müssen da sein, hergestellt werden von mir und anderen, dass ich zumindest ein Stück weit das machen kann. Das wäre so komplett. Für mich ein Beispiel, jetzt ohne eine empirische Sache heranzuziehen. Ja, jetzt auch nochmal ein Wortbeitrag. Ich ist ein bisschen blöd, weil ich ja eigentlich als Moderator sitze, aber jetzt sozusagen ständig persönliche Meinungen abgebe. Was mir in der Vorbereitung für den Tag noch aufgefallen ist, dass wir ja längst nicht mehr die Einzigen sind, die den Zusammenhang von Politik und Psychologie bzw. Psychotherapie thematisieren. Also von ganz unerwarteter Seite bekommt man da sozusagen neues Futter. Die Techniker Krankenkasse hat also eine Studie darüber angestellt, aus welchen, und Michael Sonntag hat das Phänomen schon gestreift, also aus welchen Gründen Leute sozusagen Fehltage haben und aus welchen, was die Krankheitsgründe von Leuten sind und auch wie die Gesundheit von Erwerbslosen ist. Und da kam halt raus, dass die sozusagen die Zahl der psychischen Diagnosen stark angestiegen ist und dass insbesondere die psychische Gesundheit der Erwerbslosen, also jetzt sozusagen statistisch quantitativ, schlechter ist als diejenigen, die Arbeit haben. Und in der Presseerklärung hat der Sprecher der Techniker Krankenkasse, von der ich gehört habe, dass sie eigentlich als CDU-nah gilt, ganz klar gesagt, das hat was mit Hartz IV zu tun. Er hat das jetzt sozusagen nicht näher erläutert, ist in der Pressekonferenz vielleicht auch nicht seine Aufgabe. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir sozusagen längst nicht mehr die Einzigen sind und vielleicht an uns die Frage steht, wie kann man so eine Zusammenhänge eigentlich konzeptualisieren? Also ich wollte auch nochmal auf die Frage eingehen mit der Frage des Zusammenhangs zwischen Politik und Psychologie, weil einmal glaube ich, dass hinter dieser Auffassung, die du da oben mit der Schirmmütze geäußert hattest, Ihren Namen kenne ich ja nicht. Dass da so ein bisschen so eine Auffassung von Politik drin steckt, der leeren Mägen irgendwie. Wo Mehring irgendwann schon mal gesagt hat, gegen so eine Auffassung, der Sozialismus ist keine Messer- und Gabelfrage. Das heißt, ich würde der Auffassung, dass einfach es den Leuten immer schlechter gehen muss und dann würden sie schon politisch aktiv werden, halte ich für ziemlich falsch. Und insofern, sondern eben politisch aktiv zu werden, heißt eben ja auch, inwieweit erkenne ich bestimmte Handlungsmöglichkeiten. Hat eine Menge Facetten und wo ich glaube, dass dann durchaus eine therapeutische Praxis oder eben eine psychologische Praxis durchaus ein Baustein sein kann darin, Leute zu sensibilisieren, genau für diese Zusammenhänge und auch eben zu befähigen, eben sozusagen ihre eigenen Interessen wahrzunehmen. Irgendwie. Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass eben sozusagen meine politische Bewegung dadurch baut, dass man mit allen Leuten Therapie macht. Was vielleicht so ein bisschen reichianisch wäre irgendwie, so sozusagen die sexuelle Befreiung geht der politischen voraus oder so. Sondern dass natürlich eine politische Bewegung aufzubauen deutlich mehr erfordert, als einfach nur einzelne Individuen auf diese Zusammenhänge hinzuweisen sozusagen. Und dass da natürlich komplexe gesellschaftliche Mechanismen auch am Werk sind, die weitaus über so eine rein individuelle praktische Arbeit hinausgehen. Und deswegen würde ich sagen, ich halte diese therapeutische Arbeit für durchaus einen wichtigen Baustein. Gleichzeitig halte ich es aber auch für wichtig, außerhalb dessen politisch aktiv zu sein und tatsächlich auch eben an so einer umfassenderen Bewegung teilzuhaben. Weil die natürlich dann auch die Praxis wieder vielleicht den Punkt noch auch wieder unmittelbar tangiert. Eben das Fehlen von so einer Bewegung ist ja im Moment ein ganz, ganz wesentliches Merkmal dafür, warum es so schwierig ist, direkt Bedingungen zu verändern. Eben wie ich, das hatte ich ja heute Morgen schon mal gesagt mit den Gewerkschaften und so, wo ich heute reingehe und damit Lohnkürzung für mich durchsetze und nicht mehr meine Bedingungen irgendwie verbessere. Das heißt, das ist komplexer geworden, deswegen ist, glaube ich, die Arbeit an so einer umfassenderen politischen Bewegung auch wichtig und geht nicht in dieser psychologischen Praxis auf sozusagen. Ich beziehe mich auf die Frau, die da vorhin gerade gesprochen hat, also mit den Therapien in restriktiven Bedingungen. So eine Verallgemeinerung ist für mich als Therapeutin, also als Wissenschaftlerin ja, als Therapeutin nein. Weil als Therapeutin, also ich sehe, dass Leute ein Problem haben, weil sie gucken auf etwas und denken, das ist die einzigste Perspektive, auf der sie was gucken können. Also das wäre, welche Bedeutung hat diese Bedingung, die sie vorfinden für sie? Und deswegen von die Bedeutung, es gibt, was ist ein objektiver Tatbestand? Auch das ist, es wird immer sehr subjektiv interpretiert und da muss ich erstmal sehr viel mehr ran, also welche Wahrnehmungsverzerrungen sind da drin, welche Möglichkeiten stecken noch drin, wie kann ich damit umgehen? Da ist ein ungeheuer großer Handlungsspielraum. Also es können negative, auf einer kategorialen Ebene, restriktive Bedingungen herrschen, aber es ist immer wieder die Frage, wie geht das Subjekt auf sie zu und wie nimmt sie die wahr? Und das einfach nur so zu verkürzen, sie sind restriktiv und kriege Bauchschmerzen. Ich habe heute im Laufe einer Zigarettenpause schon mal mit jemandem die Fragestellung erwogen des individuellen Reparaturbetriebs, ob das nicht ein Problem sei, dass immer nur so Einzelne in der Therapie und denen geht es dann vielleicht wieder besser, das ist sicherlich gut, aber gesellschaftliche Veränderung, nothing. Ja. Und wir haben dann uns so sind dann so im Verlaufe des Gesprächs auf die Frage gekommen, wäre es nicht zum Beispiel so ein Drogenprojekt, wie ihr das habt, ja? Oder ein Projekt zu einer anderen Vorstellung von ADS und von Depressionen, wie wir hier ja schon davon gehört haben. Also ich sag mal so, ganz viele kleine Projekte zu unglaublich relevanten Themen, wo dann die TK womöglich auf die Idee kommt, Mensch, die haben da eine ganz andere Vorstellung, vielleicht arbeiten die ja viel besser als die uns immer nur Tabletten verkaufen wollen. Ja, also diese gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die wir erstmal so keinen Einfluss haben, die trotzdem laufen, mitgerechnet, könnte es doch sein, dass auf eine solche Weise, die ja nun auch nicht besonders politisch im eigentlich politischen Sinne ist, aber ebenso auf so einer kulturellen Schiene, würde ich mal sagen, also so eine gesellschaftliche Einflussnahme eben auch möglich wäre. Ich glaube, das ist wichtig, sie wahrzunehmen. Wir haben also eine individuelle Ebene, die ich in der Therapie habe. Ich habe, dass ich kleine Gruppen, das würde ich diese Projekte nennen. Ich habe, dass ich auf einer größeren strukturellen Ebene, also einer politischen Ebene, da geht es auch um eine Entscheidungsmacht. Also, dass ich damit befugt habe. Ich denke, es gibt so viele verschiedene Ebenen und ich muss sie eigentlich letztlich alle bedienen. Sie widersprechen sich nicht, dass das eine oder das andere, sondern das eine und das andere. Also, dann stimme ich dir einfach zu, wie wichtig das ist. Jetzt nochmal zum Beitrag von dir. Ich habe ziemlich häufig Verhalten in politischen Gruppen und auch das Verhalten von Leuten, die da, sagen wir mal, führende Positionen einnehmen, mit anderen beobachtet und würde auch aus dem Grund sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass die Menschen sozusagen die politische Veränderung zusammen anstreben, vom System und Hierarchien und Machtverhältnissen unberührt sind, sondern das fließt ja auch in die Persönlichkeit ein. Und wenn du jetzt zum Beispiel politische Gruppen hast, wo sich Alpha-Tierchen konstituieren, sage ich mal, und Leute, die sich nicht gut artikulieren können, wo es Unterdrückungsmechanismen in Gruppen gibt, würde ich auch mal behaupten, es täte vielen Leuten gut, sich mal einer Selbstreflexion zu unterziehen, die in einer wichtigen Position sind, in der politischen, in der linken Szene. Es muss ja keine Therapie sein, aber es gibt oft viel zu wenig Spiegelung auf so einer Ebene. Ich habe leider zu viel mitgekriegt, dass ich sagen würde, das ist Therapie, kann man echt irgendwie kicken. Also. Gibt es noch weitere Beiträge? Das ist ja ein spannendes Thema gerade. Ja. Also ich erinnere mich irgendwie daran, dass ich politisch dann was verändern kann, wenn die Beherrschten nicht mehr so können, wie sie wollen und die Beherrschten nicht mehr so wollen, wie sie sollen. Ja, und das bedeutet, dass ein ganz wichtiger Punkt für politische Veränderung immer beim Subjekt anfangen. Da sind wir doch hier bei der kritischen Psychologie, die Wissenschaft vom Subjekt begründet. Ja, der entscheidende Part ist doch, dass ich als Subjekt handlungsfähig werde und dass ich was tue. Und das fängt doch mit meiner eigenen persönlichen Haltung zu den bestehenden Verhältnissen an. Wie gehe ich mit Solidarität um? Ja? Wie verhalte ich mich in politischen Situationen oder wie verhalte ich mich auch in alltäglichen Konfliktsituationen, die auch Ausdruck von politischer Herrschaft sind? Ja? Und auf dieser Ebene kann ich mich verhalten und auf dieser Ebene ist es auch immer sinnvoll, sich zu bewegen, auch wenn sich im großen politischen Sinne nichts bewegt. Ja? Und wie soll ich als Subjekt mich befreien können, wenn es mir selber total scheiße geht? Das heißt, wenn ich meine Depression pflege, wenn ich mir den Tag voll die Hucke voll saufe und mein Geld an die arabische Drogenmafia ausgebe. Ja? So, davon ändert sich politisch garantiert gar nichts. Ja? Deswegen denke ich, also das ist einfach total wichtig, dass man auch, dass dass man die Möglichkeit hat, Therapie zu machen. Ja, wenn ich zum Beispiel persönlich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, Therapie zu machen, dann würde ich hier heute nicht sitzen, sondern wahrscheinlich die Radieschen von unten besehen oder an anderen Orten dieser Stadt, die nicht so schick sind, sein. Ja? Und deswegen finde ich das immer ein bisschen blöde mit diesem Aspekt von Reparaturbetrieb und so weiter. Na klar, also ich meine, wir leben im Kapitalismus und wir können uns dem nicht ganz entziehen, ja? Logo, ja? Ich habe auch Geld in der Tasche, ja? Und damit müssen wir leben, solange sich das nicht geändert hat. Aber in uns kann die Utopie sein, ja? Und ja, das können wir nur von uns aus machen, ja? Und nicht, indem wir an andere appellieren, dass da was sich von oben ändert oder dass irgendwelche herrschenden Therapien machen, etc. pp. Also ich finde, was ich da einen wirklich interessanten Aspekt finde, ist der mit der Reparatur. Weil ich fand das auch ein bisschen zu flink mit der Reparatur. Also natürlich tendenziell, was wir doch meinen, ist eben, dass natürlich gesellschaftliche Widersprüche und so weiter mitreflektiert werden müssen, nicht im Einzelnen auferlegt werden dürfen. Und dass man natürlich eben diese Bedingung immer mitreflektieren muss. Aber das kann durchaus auch eben in einer vielleicht sogar notdürftigen Reparatur münden. Also so eben gerade in Fällen natürlich, wo wichtige Bedeutungskonstellationen durch Bedingungen bestimmt sind, die eben einigermaßen gründlichen Veränderungen bedürfen. Von mir ist eben, hatte ich glaube ich heute Morgen schon kurz gebracht, das Beispiel von einem Klienten bei uns, über 40 Jahre, 10 bis 20 Jahre arbeitslos und so weiter, wo tatsächlich eben sozusagen jetzt die Lebensbedingungen gemeinsam zu verändern, sodass sich sein Problem grundlegend ändern würde, tatsächlich ziemlich begrenzt sind, beziehungsweise langwierig sind. Und dass in so einem Moment natürlich auch eine gewisse Reparatur sinnvoll sein kann, sozusagen einfach tatsächlich das Funktionieren im Kapitalismus jetzt dann durchaus sinnvoll sein kann, kann ich sehr nachvollziehen. Was ja eben nicht heißt, oder was auf keinen Fall heißen darf, dass man die Reflexion über die gesellschaftlichen Zusammenhänge irgendwie außen vor lassen kann. Weil natürlich die Kenntnis darüber eben zum Beispiel schon allein die entlastende Funktion hat, irgendwie, dass der Einzelne damit nicht überfrachtet wird. Aber eben jetzt so völlig zu sagen, wir reparieren nicht, sondern eigentlich, wer bei uns aus der Therapie rauskommt, der geht gleich anschließend auf Barrikaden oder so, ist ja irgendwie, na klar, irgendwie reparieren wir auch in der Praxis, glaube ich. Was bei diesem, also ich finde den Reparaturbegriff immer als dieses Risiko, dass ich einfach eine ungewollt oder gewollt eine Anpassungsleistung erziele, die nicht offen ausgesprochen ist und die nicht reflektiert ist. Also das ist für mich der Reparaturbegriff. Wenn ich mir jetzt mein Klientel angucke, das ist ziemlich bunt gemischt, dann gibt es eins, was in dem Reparaturbegriff nicht drin ist, und zwar, dass die Leute auf der psychischen Strukturebene, dass die teilweise also Strukturschwächen haben. Die laufen nicht wie Leute ohne eine psychische Störung auf zwei Beinen rum, sondern die humpeln bis hopsen, ich weiß nicht was. Also der Moment, wo ich eine psychische Struktur ermögliche, erstmal wieder einigermaßen zu stehen, ich meine das immer jetzt bildlich, ja, also wieder zu stehen, das ist aus meiner Sicht nicht Reparatur, sondern einfach nur, dass der wieder anstelle, dass er humpelt, stehen und laufen kann. Und dieser Aspekt ist in dem Begriff der Reparatur und bei Holzkamp gar nicht drin. Also etwas, was wirklich in der psychischen Landkarte, im psychischen Teil des Individuums stattfindet. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie man das dann weiter fassen soll. Aber das ist auch ein Teil, was Therapie leistet. Gut, ich soll jetzt auch was sagen. Ich möchte was sagen, und zwar zu dem Politikbegriff, der hier vorherrscht, gerade in Abgrenzung, also von Psychotherapie. Also hier machen wir Psychotherapie, ja, immer noch, und dort machen wir Politik. Und Politik ist, wenn wir, was weiß ich, also die Individuen in Subjekte umwandeln oder die Revolution mehr oder weniger vorantreiben. Meine Frage wäre dahingehend, ob nicht unter heutigen Bedingungen der Begriff des Politischen umgedacht werden muss. Dahingehend, dass die Therapeutin sich auch fragen könnte, ob nicht auch das, was sie in der Therapie macht, eine politische Tätigkeit ist. Also nicht vielleicht für die Einzelne, aber wenn man das Gesamt der therapeutischen Tätigkeiten in einer bestimmten Gesellschaft nimmt, dann hat das mit Sicherheit politische Effekte. Es dient mit Sicherheit, in welcher Form auch immer, der Regulation des Inneren eines Gemeinwesens. Es ist gleichzeitig aber so, dass es keinen Ort und kein Forum gibt, auf dem über die Bedingungen dieses Handelns und die Konsequenzen, die das hat, und zwar die politischen Konsequenzen, nachgedacht wird oder geforscht wird oder sich verständigt wird oder irgendwas in der Richtung. Ich denke zu sagen, also ja, wir sind hier Therapeuten und machen unsere Therapie und da morgen dann machen wir Politik, indem wir, was weiß ich, in die Gewerkschaft gehen oder sonst irgendwas. Das funktioniert so nicht. Das ist einfach, State of the Art war heute der Terminus. Das ist einfach nicht der State of the Art, also des Denkens über Politik. Das geht nicht. Das ist politisch, was Therapeuten machen. Was Therapeutik insgesamt macht. Und darüber nachzudenken und den Begriff des Politischen in dem Zusammenhang und im Zusammenhang gesellschaftlicher Regulation neu zu denken, das wäre mal eine nette Aufgabe. So, jetzt habe ich was gesagt. Ich wollte noch vorher was zur Therapie sagen und auch dir zustimmen, dass man natürlich die Probleme der Klienten oder Patienten, die zu einem kommen, sozusagen unter gegebenen Bedingungen lösen muss. Die Patienten kommen oft mit dem Auftrag und wollen ihre Symptome loswerden und ich glaube, ein Therapeut oder Therapeutin oder auch Berater kommen nicht umhin, dafür eine Lösung zu finden. Aber gleichzeitig hätte ich den Anspruch an eine kritisch-psychologische Therapie, die darüber hinausgeht, also die nicht nur die Handlungs Fähigkeit unter bestehenden Bedingungen wiederherstellt und dafür Lösungen findet. Das ist auch gut, das ist nicht falsch oder das ist nicht schlecht, aber es muss halt was darüber hinaus geben und das wäre schön, wenn so viele Praktiker, die da sind, sich vielleicht zusammensetzen würden und sowas gemeinsam entwickeln würden. Oder es gibt ja auch schon Ansätze von euch in der Praxis, die das machen, aber das wäre, ja. Ja, das passt jetzt wieder, also wenn ich darf, was Leonie jetzt eingeworfen hat. Ich hätte Lust, mal ein Meinungsbild zu machen. Vielleicht unterstützt ihr mich. Wenn ihr keine Lust habt, dann macht ihr eben nicht mit. Darf ich mal fragen, wer von euch, bitte? Ist verfälscht. Man kann sich ja zu allen Anordnungen bewusst verhalten. Also zu dieser zumindest. Wer von euch ist berufstätig? Wer von euch ist studierend? Aha. Wer von euch macht Praxis, die reflektiert werden soll? Das geht nicht auf, ne? Komisch. Angenommen, ihr macht Praxis, die reflexionsbedürftig ist und wir sollten diese Praxis erforschen. Wer wird da mitmachen? Ja, dann lass uns mal anfangen. TPK kann ja nur, oder sowas Ähnliches, also Praxisreflexion lebt von den Leuten, die ihre Praxis reflektieren. Das gibt es zurzeit nicht. Die Tradition ist leider eingeschlafen. Aus welchen Zwängen der Lebensführung auch immer. Die Professoren, Doktoranden, Praktikerinnen, Praktiker, die das gemacht haben, machten es nicht mehr. Das müsste man neu tun. Aus diesen Zusammenhängen heraus, Leonie, glaube ich, lässt sich sowas entwickeln. Wie geht man mit einer Gesprächsführungstheorie um oder überhaupt Gesprächsführung, die in der kritischen Psychologie, die es nicht gibt, wie geht man mit Klienten um, die in einer Krise sich an einen wenden und sagen, ich bringe mich jetzt um. Ja, also darüber wird es Erfahrungswissen geben oder überhaupt Erfahrungen geben, Praxiserfahrungen, die man vielleicht verwissenschaftlichen kann. Dazu braucht es eines Ortes. Wo könnte man das machen? Ja, jetzt hört schon auf. Ich weiß nicht, also man könnte es an der Uni machen, dafür kriegt man einen Raum. Man kann das auch in der Kneipe machen oder so wie wir das machen, in der Friedel oder so. Also es gibt sicherlich Orte dafür, das müsste man nur irgendwann tun. Und dann geht jetzt wahrscheinlich so im Kopf rum, wann soll ich denn das machen? habe ich nichts dagegen. Geht ja bei mir genauso im Kopf rum. Aber wenn wir sowas wie eine Theorie-Praxis-Konferenz oder eine Praxis-Forschungsanalyse nicht anstrengen, dann wird das nichts. Und da werden die Konzepte zukünftig entwickelt werden, weil es keine Professoren mehr gibt. Und wenn wir das aus der Praxis heraus nicht entwickeln, weiterentwickeln, dann wird es nicht gemacht. Ich glaube, dass das Jungteam von Forschung und Praxis, also akademische Verankerung kritischer Psychologie, subjektwissenschaftliche Praxis, gerade zerrissen wird. Und so groß die Ressource Morus Markert auch ist, aber ich glaube, das ist nicht der Joker, der sich die ganze Zeit verheizen lassen kann. Das wird nicht gehen. Das hängt alles sehr, sehr viel an ihm. Das wird sich rächen. Dafür müssen wir irgendwie Vorsorge treiben, glaube ich. Ich sage das jetzt mal ganz platt. Und das wird nur geschehen, wenn wir es tun. Da kann man Fragen der Therapeutik, finde ich, unterbringen. Und die Frage nach der Therapeutik ist von meinem Standpunkt, der sich ja auch reproduzieren muss, eine, die die Frage nach meiner Handlungsfähigkeit hier nicht außer Kraft setzt. Ich kann mir über Therapeutik bewusst werden und dann Therapie so oder anders machen. Möchte ich vorschlagen. Ich hatte heute schon mal, es war jemand im Workshop, die gesagt hat, da müssen wir mal zu forschen. Lass uns das mal machen. Zur Entwicklungsfigur, zur Gesprächsführung, bla bla bla. Ja, ganz viel. Liste liegt hier vorne. Ja, ich glaube, in die Richtung wollte ja ungefähr, wenn auch viel weniger konkret. Ich würde die Frage stellen, inwiefern das auch sehr sinnvoll sein könnte, also auf einer Ebene von Supervision oder Organisationsentwicklung und solche Dinge weiterzuarbeiten oder Konzept auszuarbeiten und Handwerkzeug, zum Beispiel eben auf der Basis von der Praxisforschung. Genau, also hat das jeder verstanden jetzt oder war das zu leise? Ja, das war's. Das war die Frage. Soll ich es noch wiederholen? Also inwiefern es sinnvoll sein könnte, einfach auf einer Ebene von Organisationsentwicklung oder Supervision, Weiterbildungen, Fortbildungen zu arbeiten und dahingehend ein Konzept auszuarbeiten und ein Handwerkzeug und das eben auf der Basis von der Praxisforschung. Also ob man da auch, also statt jetzt Therapie zum Beispiel, also auf der Ebene Ausbildung oder so etwas oder Konzept zu arbeiten, war gerade meine Frage. Also ich würde sagen, ja, ich weiß von mehreren Leuten, dass dass ihnen sowas im Kopf herumgeht, sozusagen eine linke Organisationsberatung für alle Gruppen und Non-Profit-Geschichten, die halt nicht auf die konventionellen Sachen zurückgreifen wollen. Das überlegen sich viele Leute. Also ich glaube, wenn das mal jemand wagen würde, das wäre sehr verdienstvoll. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Es geht um ein Zusammendenken von Organisationspsychologie und kritischer Psychologie. Also ich weiß, dass es in einigen der, also mindestens in der Supervision, einige kommen aus der linken Ecke und nutzen das mit drin oder haben das mit drin genutzt. Die Organisationspsychologen, und die sind alle auf Geld angewiesen. Das heißt, sie müssen auf eine Art und Weise arbeiten, dass es Abnehmer gibt. Und je fitter sie sind, also je mehr sie im Grunde genommen wahrnehmen können und umsetzen können oder Prozesse in die Umsetzung bringen, umso mehr Chancen haben sie. Und da ist einfach, also ich denke schon, dass das kritische psychologische Wissen ganz gut dafür ist, um auch Prozesse mehr in Gang zu bringen. Also man sieht einfach mehr. Aber das wird natürlich nicht primär eine linke Angelegenheit. Und die Vorstellung für Non-Profit-Bereiche, also wenn die Non-Profit arbeiten, dann müssen die auch einen guten Wirtschaftsmann drin haben, damit das Non-Profit durchläuft. Also man muss in dem Bereich einfach sehr gut unterwegs sein. Man muss viel mitsehen, sonst übersieht man die Hälfte und fliegt auf die Nase. Ja, also ich komme aus der Praxis und ich werde gerade ein bisschen zappelig, weil das eine nicht kommerzielle Beratung für Non-Profit-Bereiche, das gibt es in Berlin, denke ich, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der jetzt nicht eine kritisch-psychologische Ausrichtung hat, aber seit vielen, vielen Jahren eine sehr gute Beratung für genau so Organisationen macht. Und das andere, was anklingt, ja, so eine linke Praxis, Therapie kann ich nicht zu sagen, aber eine Beratungseinrichtung, das wäre ganz toll, klang ein bisschen an. Das irritiert mich, weil die gibt es natürlich. Also in diesem Bereich treiben sich natürlich viele linke Nasen rum in den niedrigschwelligen Angeboten und entwickeln da Konzepte und diskutieren Konzepte. Warum das an der Uni dann nicht ankommt oder an der kritischen Psychologie, ist eine andere Frage, aber das ist so ein bisschen jetzt vom Elfenbeinturm aus, kommt mir das vor, weil wir diskutieren permanent und könnt ihr auch gerne vorbeikommen und mitdiskutieren. Und zu dem, wie das dann mit dem Staat zusammenpasst, also ich bin auch in einer senatsfinanzierten Einrichtung, das ist natürlich auch was, was man diskutieren muss, was bedeutet das, aber es ist nicht so, dass der Senat das nicht unterstützen würde. Also wir sind einfach unschlagbar billig im Vergleich zur Psychiatrie und das ist denen total klar, also mit meinen 10 Euro Stundenlohn oder wie viel das ist, da kann eine geschlossene Psychiatrie nicht mithalten und das wissen die und das unterstützen die und manchmal sind die auch fortschrittlicher, als man denkt in diesen Frauensenat oder Gesundheitssenat und das läuft alles längst. So. Ich arbeite bei Wildwasser. Ich weiß nicht, ob das nicht schon längst gesagt wurde, aber was ich so schade finde, also ich habe vorhin bei den Studis aufgezeigt, aber ich habe ziemlich viel gearbeitet im sozialen Bereich. Ich finde es so schade, dass hier ganz viele Diplomarbeiten, Dissertationen, Forschung und außeruniversitäre Sachen laufen, die Praxis reflektieren und dass das aber dann in der Praxis nicht ankommt. Also dass das wichtig wäre, dass an andere Studiengänge, an Ausbildungsstätten und sowas in irgendeiner Form weitergeben zu können. Also weil das bleibt dann wieder so universitär in so einem Zirkel. Ich würde sagen, angesichts der Zeit, dass wir so langsam die letzte Runde machen, ich würde euch einladen, angesichts Jochens Idee und Vorschlag, der, denke ich, schon vielen mal durch den Kopf gegangen ist, dass man sich einfach zusammenschließt und wieder was macht in die Richtung. Man fängt ja nicht bei Null an. Es gibt ja viele Sachen, die dazu schon geschrieben wurden, die schon diskutiert wurden, Bücher, die ja veröffentlicht wurden, worauf man sich berufen kann und viele Erfahrungen, die wir alle gemacht haben und Sicherheit einige davon verallgemeinerbar und diskutierbar sind. Und würde euch einladen, euch irgendwie, ich glaube, da geht schon irgendwas rum. Ist das eine Liste dafür? Oder? Okay. Ja, dann tragt euch da gerne ein, wenn ihr Lust darauf habt, wenn ihr Interesse habt. Und ansonsten würde ich jetzt noch die letzte Runde sagen. Wer möchte gerne noch was loswerden? Sonst brauchen wir auch keine letzte Runde zu machen. Doch, da oben, ja. Ich habe jetzt nachdem heute fast der letzte Tag ist hier, sind also ein paar Fragen wirklich auf Dauer hängen geblieben und interessanterweise und dankenswerterweise hat Herr Sonntag das jetzt nochmal auf einen Begriff gebracht, der für mich, je länger ich ihn auf meinem Papier angucke, eigentlich immer schillernder wird. Das ist der Satz Therapien. Ja, genau. Zu schillernd. Entschuldigung. Regulation des Inneren eines Gemeinwesens habe ich mir aufgeschrieben. Regulation des Inneren eines Gemeinwesens. Wie verhält sich diese, also das ist ja zunächst mal, denkt man, da wird reguliert. Bedeutet das auch, und das ist meine Überlegung dazu, wie verhält sich dieser Begriff zur Veränderung innerhalb des Gemeinwesens? Weil regulieren ist ja beides, ist sozusagen im Lot halten und bewegen. Ist der Veränderungsbegriff, der alle ja hier auch so ein bisschen umtreibt, darin mittransportiert oder wie verhält er sich dazu? ich schon wieder was sagen. Der steckt natürlich im Prinzip damit drin, aber jetzt nicht als euphorisch-emphatischer Veränderungsbegriff, sondern Regulation ist nicht einen bestimmten Zustand als solchen auf Dauer zu erhalten, sondern Regulation heißt also fortdauernde Regulation, also Erhaltung eines Gemeinwesens, was durchaus unterschiedliche Zustände annehmen kann. Der Punkt an der Sache ist, denke ich, dass die gesellschaftliche Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass Eigendynamiken sich entfalten, die dazu beitragen, Gesellschaft am Leben zu erhalten, weiterzuentwickeln, ohne von irgendwo gesteuert zu sein. Also es geht jetzt nicht um Regulation im Sinne, irgendwo sitzt einer oder ein Nee, wie etwa unsere Bundeskanzlerin, aber die macht ja eh nichts, also und hält das Ganze in der Hand. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wie sich das Ganze selbst erhält und weiter transportiert. Das habe ich auch erst gemeint mit dem Vorschlag, das Politische anders zu denken. Insofern als diese Weiterentwicklung des Gemeinwesens oder der Gesellschaft auch was Politisches ist, aber eben nicht politisch im althergebrachten Sinne, also der Politik als Gestaltungshandeln, sondern praktisch der gesellschaftlichen Eigendynamik als gestaltendem Handeln, ohne dass jemand bewusst ein bewusster Akteur dieser Geschichte ist. Ja, ohne dass das nach festgesetzten Intentionen erfolgt, sondern es wird reagiert, letztlich auf die Entwicklung des Warentausches. Und was der also immer wieder an neuen Überraschungen hervorruft. Und das ist mit diesem Begriff der Regulation gemeint. Und darunter fällt auch sowas wie Therapeutik, also im Sinne der psychotherapeutischen oder sonst wie sozialtherapeutischen etc. Tätigkeiten insgesamt in einer Gesellschaft. Die sind politisch insofern, als sie den Zustand der Polis beeinflussen, also des Gemeinwesens beeinflussen. Das wird nur noch nicht so gesehen, weil man immer noch glaubt, also Politik im Sinne von Tagespolitik sei das, was Gesellschaft steuert. Es ist aber genau umgekehrt inzwischen. Und zu den Mechanismen, die dafür fähig sind, sind eben solche sich selbst einsetzenden Entwicklungen, die in der Lage sind, also etwas zu beeinflussen, ohne dass aber irgendwo eine Zentrale ist, also die das steuert oder weiß der Kuckuck was. Also das entwickelt sich im freien Spiel der Kräfte sozusagen. War das eine Antwort? Okay. Dann würde ich jetzt gerne doch noch das aufgreifen, was Michael Sonntag gerade gesagt hat und vielleicht ein Beispiel bringen, zufällig, weil ich Informatiker bin und aus einer ganz anderen Ecke komme, und ein Beispiel bringen für so eine antipolitische Praxis, will ich sie mal nennen. Ihr kennt vielleicht ja alle die freie Softwarebewegung, die sowas wie Linux hervorgebracht hat. Das hat faktisch gesellschaftliche Verhältnisse verändert. Es war aber keine politische Bewegung. Und solche Prozesse, glaube ich, gibt es ganz viele in der Gesellschaft, solche gelingenden Prozesse, und auf die sollten wir auch das Augenmerk richten. Also nicht nur auf die Problemorte, wo Probleme auftreten, sondern auch, wo gelingende Praxen sind. Das ist ja schon fast ein schönes Schlusswort, oder? Ja, das war wirklich ein schönes Schlusswort, denke ich. Ich glaube, es ist auch jetzt ist heute der dritte Tag, ja, und wir haben jetzt gestern und vorgestern schon ziemlich lange noch diskutiert, einige von uns, und ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss, und ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch Lust bekommen haben, sich zu vernetzen, wenn einigen von euch und auch uns natürlich einfach noch neue Ideen gekommen sind zu der eigenen Praxis. Ich glaube, wir haben viele spannende Redebeiträge gehabt, wo das politisch jetzt anfängt, wo es aufhört, emanzipatorische Praxis beim Einzelnen in der Gruppe zusammenschließen. Es gab einige Ideen und ich würde mich freuen, wenn das weitergeht. Also vielen Dank und noch einen schönen Abend.